Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talkradio-Woche und heute Nacht ist das Talkradio wieder offen, generell offen für alle eure Themen. Darüber hinaus würde ich mich aber gerne mit euch unterhalten über die Alkohol-Promille-Grenze. Die deutsche Bundesregierung bekommt im Moment Druck, heftigen Druck aus Brüssel, nämlich die Promille-Grenzen zu senken von 0,8 auf 0,5. Die tun sich ausgesprochen schwer damit. Ich möchte gerne eure Meinung wissen, wo sollte diese Grenze verlaufen? Ich selbst bin ein Anhänger der Radikallösung nach DDR-Vorbild, nämlich 0,0 Promille. Was ist eure Meinung und generell, was sind eure Themen? 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht, Sven, 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Grüß Sven. Grüß dich, wie fühlst du dich heute Abend? Normal. Normal wie immer eigentlich. Ja. Okay. Und du? Ein Thema. Okay. Aber ich fühle mich Du fühlst so dich gut. Nicht gut, ne? Nee. Ich rufe an aus einem traurigen Anlass. Ja. Und zwar, ich habe vor 4-5 Monaten einen Freund verloren, der ermordet wurde. Ich habe damals versucht durchzukommen bei dem Thema Mord. Ja. Und ja, ich vermisse ihn sehr stark, weil er war auch homosexuell. Du auch? Ja, ich auch. War es dein Freund? Nee, es war so, ja, ich muss dazu sagen, ich habe einen jetzigen Freund, es kam danach die Beziehung nach dem Mord, also praktisch 2 Monate danach. Und ja, der jetzige Freund ist um einiges älter, also ich stehe von vornherein schon auf ältere Männer, von daher ging das nicht. Also er war 25, ne? Sven, erzähl doch mal die Umstände dieses Verbrechens. Ja, es war so, er kam von der Arbeit nach Hause und wollte die Wohnungstür aufschließen und wurde dann von hinten niedergestochen. Ne? Im Hausflur? Im Hausflur. Und da war noch ein Zeuge, ein Mitbewohner vom Haus. Und dann gab es einen Prozess danach, eine Weile danach, und der Mann wurde dann halt lebenslänglich verurteilt. Moment mal, war dein Freund sofort tot? Nee, im ersten Moment noch nicht, aber als die Rettungsdienste eintrafen, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Ist denn der Täter dann noch an Ort und Stelle verhaftet worden oder ist er geflohen erstmal? Der war geflohen, ne? Aber es gab einen Zeugen, der ihn erkannt hatte auch? Ja, absolut, ne? Was heißt absolut? Er hat ihn halt erkannt, am Gesicht sogar, der war ohne jegliche Überdeckung. Wie lange hat es dann gedauert, bis man ihn verhaftet hat? Schwer zu sagen. Ne? Ich habe mitgekriegt von der Mutter, des Kumpels von mir oder Freundes, weil ich stand mit ihm gut in Kontakt. Sie wusste das und sie hat mir dann halt am Telefon mitgeteilt, dass er gefasst wurde, eine Woche später ungefähr. Ne? Und das war ein Osteuropäer. Dein Freund war 25 Jahre alt. Gibt es irgendeine mittlerweile Klarheit darüber, weswegen dieses Verbrechen begangen wurde? Ja, also wurden Spekulationen aufgestellt, von wegen, dass halt der Mörder, also der Bruder des Mörders, ein Verhältnis mit meinem Kumpel hatte. Ne? Was hat der Mörder denn vor Gericht ausgesagt? Ja, also ich selber war nicht bei der Verhandlung, also ich war sehr schwach mit meinen Nerven, auch sehr mitgenommen und habe es nicht begreifen können, nachdem seine Mutter mir es am Telefon mitgeteilt hatte. Ich kann es nicht begreifen im ersten Moment. Also ich war wie gesagt nicht dabei, aber ich habe von ihr gesagt gekriegt, dass er sehr kaltblütig reagiert hat auf die Fragen. Er hatte zwar beantwortet, aber ziemlich mies und abgebrüht, ne? Also ganz kalt, ne? So von wegen, so halt, er hat nicht direkt gesagt, ich hasse alle Schwulen, aber halt auf die Art und Weise, dass er halt ziemlich viel hasst. Also du meinst, dass ihm das Verhältnis ein Dorn im Auge war zwischen dem Bruder des Täters und deinem Freund? Ja, mit Sicherheit. Und er deshalb sich rächen wollte, oder wie immer man so etwas Schreckliches dann nennen mag. Ja, das war ja alles geplant, ne? Zumal er ja mit dem Messer direkt auf ihn los von hinten ist, ne? Und da war nichts mehr zu machen. Also wie gesagt, als die kamen, da war, konnten noch tot, ne, festgestellt werden. Und das war sehr traurig. Ja. Vor allen Dingen die Mutter, die leidet heute noch sehr. Sie ist naja, in Behandlung. Das ist auch alles noch ganz frisch dann. Ja, zumal er ja 25 erst war und wie, hat so viele Pläne noch gehabt. Wie sah das Urteil denn aus? Meinst du jetzt? Das Gerichtsurteil? Ja. Lebenslänglich, ne? Also der hat, ich glaube, sogar zweimal lebenslänglich gekriegt, das wären dann 30 Jahre, so viel ich weiß oder informiert bin. Also so klar informiert bin ich jetzt auch nicht, oder im Bilder, aber wie ich mitgekriegt hatte, Entschuldigung, dass halt zweimal lebenslänglich 30 Jahre entsprechen. Dieser Freund, war das so ein guter, vielleicht sogar dein bester Freund, so platonisch? Ja, einer der besten. Ich habe heute noch Phasen, wo ich, wenn ich alleine bin, vor allen Dingen, wenn mein Freund auf Arbeit ist, also ich bin arbeitslos, ich bin auch selber in Behandlung, ich war auch... Deshalb? Nicht nur, also mitunter, aber ich war auch in Klinik, ich war damals suizidgefährdet, weil mein Großvater urplötzlich verstorben war, also ich habe sie an ihm gehangen. Und er war ein herzensguter guter Mensch. Ne? Dann muss diese Geschichte mit deinem Freund ja wirklich dann einen ganz heftigen Schock in dir ausgelöst haben. Ja, ich war in Grundfesten erschüttert. Ne? Am ersten, wenn das die Mutter angerufen hatte hier und sie hatte ja meine Telefonnummer und sagte, ja, so hören wir mal zu, Herr Thomas ist tot. Ne? Wie, das kann denn nicht wahr sein? Er sagte, doch. Und sagte, Entschuldigung. Hast du denn auch eine gute Verbindung zu der Mutter gehabt, auch früher schon? Ja, hatte ich. Und? Ich war auf der dort sowieso. Wie lange kanntest du denn Thomas? Insgesamt, ja, so 4 Jahre. So ungefähr. Ja. Und ja, wir hatten schöne Tage, vor allen Dingen Wochenends. Als wir, ich muss ein bisschen fangen, es wird schon gehen, jedenfalls. Wir waren Wochenends viel unterwegs. Und das sehen in anderen Städten. Ja. Also ich bin gebürtiger Berliner. Wenn man zwar nicht raushört, aber es ist mal so. Wir waren in meiner Heimatstadt öfter. Und auch in Köln, bei euch da in der Ecke. Ja. Und das ist ganz toll bei euch, finde ich. Ist sehr liberal. Und ich bin mit meinem jetzigen Freund vor ca. 7 bis 8 Wochen dort gewesen. Bei einem Freund, den du auch kennst, muss ich mal sagen. Ja, ich habe mit ihm gesprochen über dich und er guckt dich auch sehr gerne, ist ein Kölner. Gut, das ist der Rolf, das sagt dir jetzt nichts, aber ist auch nicht so wichtig jetzt jedenfalls. Als uns bei ihm warm war zu Besuch und wie gesagt, ich vermisse ihn sehr, weil er war, wie gesagt, für mich einer der besten Kumpels oder Freunde, die ich hatte. Wenn es mir schlecht ging, war er hier in der Wohnung bei mir. Hast du überhaupt dann nach der schlimmen Nachricht die Kraft gehabt, zu der Beerdigung zu gehen? Kaum. Also die Mutter von Thomas hat mich gefragt, wärst du bereit mitzugehen? Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß es nicht, ich habe einfach irgendwie die Kraft nicht dazu, das zu sehen. Und vor allen Dingen hat man ja auch nochmal im Leichenschauhaus sehen können. Ich war Gott sei Dank nicht dabei. Ich hätte es nicht verkraftet, weil so ein junger Mensch noch war. Und wie gesagt, er hatte zu viele Pläne, ne? Hast du jetzt auch noch viel Kontakt mit der Mutter? Nee, kaum noch. Also sie ist, wie gesagt, in großer Trauer und sie hat wenig Kraft noch, das Leben weiterzumachen. Ja. Du bist aber eben auch wegen dieser anderen Geschichte, die du angedeutet hast, in einer therapeutischen Versorgung, sage ich jetzt mal. Ja, in Therapie. Ich hoffe, dass das dir hilfreich ist und dir so ein bisschen Halt gibt. Ja, ich hoffe nur, und du hast, dass ich halt auf die Beine wiederkomme und dass ich halt in meinen Beruf wieder einsteigen kann. Ja. Ich habe Drucker gelernt und finde aber keine Arbeit trotzdem nicht. Ne? Aber ich kann auch nicht arbeiten. Also du hast einen Freund, hast du erzählt? Ja, der arbeitet, der bringt uns durch. Ja. Was ja nun emotional in so einer schwierigen Situation auch sehr wichtig ist, wenn man jemanden hat, der einem ganz nah und ganz vertraut ist. Und du hast einen Psychologen. Das ist natürlich ein schlimmer Verlust und das kann unter Umständen auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Trauer überwunden ist. Es ist ja alles noch sehr, sehr frisch und so ein Gewaltverbrechen ist vielleicht noch schwieriger zu verarbeiten, als wenn jemand stirbt eines natürlichen Todes, wobei das in dem Alter natürlich auch hochdramatisch ist. Ja, zumal ich habe zwar Das war zwar, ich habe dir geschrieben, aber ich habe zu dem Thema, nur ich habe die Post nicht weggeschickt, weil ich so oft weg war und es hat hier im Wohnzimmer rumgelegen und ich habe immer gesagt, schickst und schickst und ja, ich habe es jetzt geschafft. Umso besser, dass wir jetzt miteinander geredet haben. Und ich glaube, dass es sowieso super wichtig ist, wenn man so viel Leid im Herzen hat und so traurig ist, dass man sehr viel reden soll, immer wieder reden. Und wenn man ein paar Leute hat, bei denen man das machen kann, glaube ich, ist man da schon ganz gut bedient. Ja, so mir. Lieber Sven. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und bei deiner Mannschaft oder eurem Team. Ne? Und ich finde euch ganz toll und super. Ne? Würdest du gerne vielleicht jetzt im Anschluss an unser Gespräch noch mit meiner Psychologin ein bisschen reden? Ja? Ja. Dann, du kennst das Verfahren, leg mal auf und dann wird die Petra dich gleich anrufen. Ja, und ich bin echt ein treuer Fan von euch und Zuschauer. Ne? Ich gucke jede Nacht. Vielen Dank. Ich finde euch super. Lieber Sven, alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Heidi am Telefon, 25 Jahre alt. Ja. Und Mandy, stimmt das? Ja. Und ihr Lieben habt die ganzen Geräte nicht leise geschaltet. Nein. Ich höre alles im Hintergrund. Ihr müsst den Fernseher und das Radio ganz runterdrehen. Sonst können wir nicht miteinander reden. Moment. Dass ihr das nicht lernt, ihr Lieben. Das sage ich doch so oft. Ja. Heidi. Ja. Was führt dich denn zu mir? Ja, also es geht darum, dass wir in einer Dreierbeziehung im Moment leben. Seit 5 Wochen und mit der Situation nicht ganz klarkommen. Wer sind denn die drei? Also Mandy? Ja, und Harry. Und Harry? Mandy ist ein Mann? Nein, das ist eine Frau. Das ist eine Frau, also jetzt hätte auch ein Mann sein können. Also, und Harry ist der Mann. Der Harry ist der Mann, ja, das habe ich mir auch gedacht. ihr lebt in einer Dreierbeziehung. Ja. Wie alt sind die anderen beiden? Du bist 25, habe ich schon gesagt. Und, Mandy ist 33 und Harry ist 35. Ja, also ungefähr. Also so ein großer Unterschied ist da gar nicht. Ja. Wie lange seid ihr in dieser Beziehung schon? Fünf Wochen. Gibt es da ein Kernpaar? Wie bitte? Gibt es da ein Kernpaar, also dass jetzt jemand Drittes dazugekommen ist, oder habt ihr drei euch vor 5 Wochen gefunden? Nein, wir, Harry und ich waren schon zusammen schon? Und die Mandy ist dazugekommen. Wie lange wart ihr schon zusammen? Harry und ich 3 Jahre. 3 Jahre, also schon ein richtiges hartgesottenes Pärchen. Ja. Wie kam es denn jetzt dazu, dass Mandy zu euch gestoßen ist? Tja, ihre Tochter, die war immer bei mir wegen meinem kleinen Kind. Mhm. Und da habe ich dann Mandy zum Kaffee eingeladen und fand sie eben gleich sympathisch. Mhm. Weil ich vorher eigentlich auch schon mal, bevor ich mit Harry eine Beziehung hatte, mit einer Frau auch schon eine Beziehung hatte. Mhm. Ja, und da habe ich ihr das gesagt, dass ich schon mit einer Frau geschlafen habe und so. Und sie hat das dann selber auch, hat gesagt, dass das im Frauenhaus war und so und dass eine Frau schon mal das probiert hat, also wollte, und aber ein Mann dafür war und sie konnte das eben nicht. Ja. Sie hat gesagt, wenn sie mit einer Frau schlafen würde, dann eben nur, wenn sie wirklich liebt. Mhm. Ja, und einen Tag später habe ich sie wieder getroffen, da war ich wieder bei ihr drüben und da hat sie zu mir, habe ich zu ihr gesagt, ich habe mir das vorgestellt, dass wir beide im Bett gelegen haben und dass sie sagt, sie auch. Oh, und dann folgte bald die Tat, oder wie? Ja. Ihr beide erstmal alleine? Ja, naja, nicht ganz. Ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen und habe gesagt, dass ich Mandy ihn sympathisch finde und auch mit ihr schlafen würde und so und ob er das akzeptieren würde. Und er hat gesagt, ja, wenn wir zusammenbleiben und so und so und er auch mit. Also er hat da gutes Licht für gegeben. Ja. Und wie sieht das denn jetzt im Moment aus? Habt ihr drei auch eine sexuelle Beziehung miteinander, also ihr als Dreiergruppe? Ja, wir schlafen alle drei miteinander. Ja. Aber wir haben auch Probleme damit. Nämlich? Weil ich weiß nicht, ob Harry da mit der Situation klarkommt, weil ich denke mal, dass er ein bisschen eifersüchtig ist, weil wir auch manchmal gerne alleine sein wollen. Mhm, mhm. Ja. Ist der Harry in deiner Nähe? Ja, der... Kannst du... Gib ihn mir doch einfach. Ja, ich gebe ihn dir. Ja, gern. Ja? Harry, guten Tag. Hier ist Ihnen Damian. Hi. Ja. Ich habe jetzt also die Vorgeschichte schon gerade gehört von Heidi. Und Heidi meinte, da hast du wahrscheinlich mitgehört, dass dir das schon ein bisschen Probleme unter Umständen macht, da sie glaubte, du seist eifersüchtig. Stimmt das? Naja, in der ersten Zeit sag mal, war keine Tolle, weil so eine Liebe, wie sie beide geben, sowas habe ich, sagen wir mal, noch nie kennengelernt. Mhm. Oder gesehen. Da habe ich mich so wie als fünf Grad am Wagen gefühlt. Ja. Also nicht nur im Bett, sondern auch so im Gesamtumgang. Ja, ungefähr. Ich habe gedacht, naja, jetzt bist du zwar noch mit Heidi zusammen, aber ungefähr schon erstmal drei Schritte beiseite gestellt. Das macht mir eigentlich auch mal so ein bisschen Probleme. Also. Und das ist bis heute auch so, dass du das Gefühl hast? Naja, manchmal ist das Gefühl so. Wie ist zwar jetzt nicht mehr so, weil die hat mich auch noch gerne und alles, also es klappt ja zwischen uns drei, aber manchmal ist das dann so... Du bist nicht so ganz zufrieden und glücklich. Was signalisiert dir Mandy denn an Gefühlen? Also sehr viele Gefühle, also ich mit der Frau, wenn ich sofort Druck gesehen habe, also in Kontakt gekommen, sagen wir mal, jetzt also ich konnte mit ihr reden über alles. Die bedeutet mir auch alles. Also du magst beide Frauen? Kann man das sagen, Also, dass du gleichermaßen beide Frauen lieb hast? Ja. Und dass du beide Frauen auch begehrst und sexuell attraktiv findest? Ja. Ja? Ja, das kann man sagen, Ist denn die Mandy auch jetzt in der Nähe? Die Mandy ist auch in der Nähe, ja. Dann habe ich das doch richtig hier gelesen. Dann gibst du mir doch auch mal ins Telefon. Ja, mache ich. Ja. Hallo? Hallo Mandy, hier ist Jürgen Domian. Ja. Hi. Also ich habe jetzt alles schon erfahren. Du hast es ja auch mitgehört. Ja. Was sagst du denn zu den Gefühlen von Harry, dass er sich so ein bisschen außen vor fühlt, so als fünftes Rad am Wagen? Naja, das ist ein bisschen doof, wie er sich, sich das so vorstellt. Ich meine, wir lieben ihn beide und was... Ich kenne ihn als ganz lieben Menschen, ne? Weil vorher habe ich nur Menschen gekannt oder Männer gekannt, die nur schlagen konnten und saufen konnten. Die haben mir alle nur wehgetan. Ne? Und dieser Mensch, der ist ganz anders wie die anderen. Also er hat ja gerade beschrieben, dass er noch nie so etwas gesehen hat, dass Menschen sich so sehr lieben wie du und Heidi. Ne? So hat er das gerade ja sehr positiv dargestellt. Würdest du denn von deiner Seite aus sagen, dass du den Harry genauso liebst und begehrst? Nein, nicht genauso. Nicht genauso, also die Heidi schon mehr. Ja. Und das macht wahrscheinlich dann die Schwierigkeit aus. Weil die Heidi ist ja die erste Frau in meinem Leben. Und die ist deine erste Frau und das hat dann gleich so reingeschlagen. Ja. Was meinst du denn? Das ist so eine Liebe, die habe ich noch nie kennengelernt. Das ist so überwältigend, so kann man gar nicht einen zweiten Menschen lieben. Aber du möchtest dennoch nicht auf Harry verzichten? Nein. Also dir liegt auch viel an dieser Dreierkonstellation, dass ihr drei zusammenbleibt. Ja. Das ist für dich ganz wichtig und das haben wir ja jetzt alle bestätigt. Ja, weil die Heidi auch sehr krank ist und die kann groß nichts alleine machen, darf nicht verheben, darf keine Verdienen abnehmen und so. Sie braucht mich. Ja. Wohnen denn die beiden? Wenn er jetzt arbeiten geht oder wenn wir alleine leben würden, das wäre ein bisschen blöd. Wohnen die beiden zusammen und du bist... ab und zu Besuch? So ist das zu verstehen, ne? Nein, ich bin mit eingezogen. Du bist auch mit in der Wohnung jetzt? Weil mein Ex-Mann mir Schwierigkeiten macht. Ah ja. Große Schwierigkeiten. Ja. Der bedroht mich und sie geht's auch. Also ich finde, ich muss das mal erstmal grundsätzlich sagen, ich finde solche Experimente immer ausgesprochen interessant und lobenswert, wenn man von diesen klassischen Zweierkisten mal wegkommt. Und wir alle haben viel zu wenige Erfahrungen und haben viel zu wenige Lernmöglichkeiten, auch wie man... zum Beispiel jetzt in eurem Fall zu dritt miteinander auskommt. Das ist natürlich. Das verstehen aber sehr, sehr wenige Leute. Ich weiß das. Das finde ich sehr traurig. Und deswegen kann ich euch nur ermuntern. Ihr scheint euch ja nur wirklich alle, jeder in jeden doch sehr zu schätzen und zu lieben, mit graduellen Unterschieden, dass ihr versucht, eure Probleme zu meistern, damit ihr zusammenbleibt. Weil das ist ja doch was ganz Besonderes, was ihr da miteinander teilt und was ihr habt. Und wenn es überhaupt nicht klappt, würde ich an eurer Stelle, würde ich das zu euch ganz genauso sagen wie zu einem normalen, Anführungszeichen, Pärchen, geht mal zu einer Beratung und zieht mal eine dritte Person hinzu, wenn ihr es nicht alleine schafft. Eine vierte, ja ganz genau, siehst du, man hat das schon so im Kopf, ja genau, eine vierte Person. Ich finde, sowas sollte man hegen und pflegen, ich finde das sehr interessant. Meine Mutter ist ja da auch nicht dagegen. Sie findet das... sollen wir selber ausprobieren. Ja. Und sie steht uns nicht im Wege. Ja. Plus Heidis Mutter, die sagt, wenn sie wieder zusammenbleibt, dann besucht sie uns nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass natürlich von außen da ganz viel Argwohn auf euch eindrischt und die Leute sehr viele Vorurteile haben. Es gibt auch Kinder, ne, in dieser Konstellation. Ja, ich hab insgesamt eigentlich fünf, aber zwei sind meinem Ex-Mann. Und also drei sind hier und die von ihr eins sind vier. Und die gehören jetzt auch mit zu der Familie? Ja. Und wie kommen die damit klar? Ist doch für die auch ungewöhnlich. Meine Große, die ist 14, die sagt, Heidi ist ihre zweite Mami. Ah ja, also die ist auch damit zufrieden. Sie weiß, dass wir zusammenleben und zusammen eine größere Wohnung suchen wollen. Das ist ganz toll. Ist natürlich klar, dass der Spießer jetzt im Land die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, wie kann man das den Kindern auch antun? Ne? Ich finde, das Kriterium ist die Liebe. Und wenn die Liebe funktioniert zwischen auch drei Menschen, dann soll man das machen. Also wie gesagt, ich kann euch nur ermuntern, versucht unbedingt eure Probleme da selbst in den Griff zu kriegen oder holt euch Hilfe von außen und macht weiter so. Ich finde das interessant und toll. Dankeschön. Vielleicht sollten wir nochmal in zwei Monaten also telefonieren. Dann könnt ihr mal erzählen, wie es so ein bisschen weitergegangen ist. Ja, können wir mal. Machen wir das? Ja, wenn wir da durchkommen. Ja, wir rufen euch an und dann ist das einfacher. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja. Schönen Gruß an die beiden und euch dreien alles Gute. Der ganzen Familie. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Nicole, 22. Hallo? Ja, Nicole. Ja, hallo. Ich habe dein Thema wahrscheinlich auch nicht gerade auf den Kopf getroffen. Wir haben da kein Spezialthema heute, außer... Ich dachte mit der Probe... Ja, das war jetzt so ein Angebot, worüber ich gerne diskutieren würde. Ah, mit ja. Euch. Möchtest du aber nicht? Ja, ich bin verliebt in einen Behinderten, in einen Rollstuhlfahrer. Ja, das hat dann mit Promille auch nicht viel zu tun. Ja, eben. Auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich. Du bist verliebt in einen Behinderten, in einen Rollstuhlfahrer. Ja, genau. Ja, das ist ja noch erstmal völlig okay und normal ist es leider nicht, aber... Leider nicht. Leider nicht, nee. Ja, und leider Gottes stellt das für mich auch ein Problem dar. Und zwar kenne ich den jungen Mann schon seit 9 Jahren, wir waren auch mal zusammen. Mhm. Meine erste große Liebe, mein erster wunderbarer Kuss. Mhm. Und wir haben uns dann getrennt, wir waren ein halbes Jahr zusammen. War er damals auch schon behindert? Nein. Mhm. Und wir waren ein halbes Jahr zusammen und dann hat er wahrscheinlich eine neue kennengelernt. Und ein Vierteljahr nachdem er eine neue kennengelernt hat, ist er dann verunglückt. Mhm. Ja, es war ein Sportunfall. Ja. Und was ist das für eine Behinderung, die er jetzt hat? Er ist querschnittsgelähmt vom Hals ab. Vom Hals ab? Also, ja. Also oder an, oder wie sagt man? Also kann er im Rollstuhl sitzen? Ja, muss er. Hm. Naja, es gibt ja die Lähmungen, auch wo die Leute nur im Bett liegen können, ne, und wo. Ach so. Also die Arme kann er bewegen? Gerade so. Mhm. Musste halt lernen. Also, ja. Ne? Mhm. Und wir haben auch die ganze Zeit telefoniert und wir haben uns auch besucht und ja, bis jetzt eben und ja, und die ganze Zeit war da auch immer was und es hat sich halt jetzt entwickelt. Jetzt hat es wieder neu gefunkt. Mhm. Zwischen ja. Seit wann funkelt es denn schon? Oh, das geht schon bestimmt 3, 4, 5 Jahre. Ja, aber jetzt habt ihr euch das eure neue Liebe schon gestanden? Nein. Ach, das also ich meine, man sieht's. Man guckt sich in die Augen und man sieht's. Aber also er ahnt es, dass du... schon wieder dich in ihn verliebt hast, dass du dich wieder in ihn verliebt hast. Ja, ich hoffe nicht. Warum nicht? Naja, ich weiß nicht, ich meine, irgendwie sind ja doch schon Berührungsängste da mit dem Rollstuhl, denke ich mal. Inwiefern meinst du das? Hast du Berührungsängste? Mhm, ja. Na sicher. Beschreib die mal. Naja, ich meine, wir kennen uns in- und auswendig durch die ganzen Telefonate, durch die Besuche. Mhm. Und wir kennen uns ja nun wirklich, wie gesagt, seit 9 Jahren. Mhm. Und das gibt ja dann euch... wenn wir telefonieren, dann geht es auch wirklich um alles, mhm. im Prinzip. Und ja. Also es ist schon eine ganz tiefe, enge Freundschaft, mhm. ne? Eine ganz ja. vertraute Atmosphäre. Auf und sagst du Berührungsängste vor dem Rollstuhl, hast aha. du? Ja. Hast du Angst, dann vielleicht irgendwann mal sogar hautnah mit seiner Behinderung konfrontiert zu werden? Ja. Seine Lähmungen zu sehen, den Körper anzufassen. Nee, das habe ich ja schon alles durch. Aber nehmen wir mal an, das geht nun wirklich so weit, dass, dass es dann halt dann wirklich schnackelt. Das ist also auch erotische Geschichten. Ja. Es bahnt sich ja schon an. Mhm. Aber da nur weiterzugehen, ich weiß nicht. Was bremst dich denn dann so, wenn du auch schon so mit seinem Körper vertraut bist und so mit seiner Behinderung auch vertraut bist? Nein, ja, das weiß ich nicht. Hast du Angst vor einer sexuellen Erfahrung ja, mit ihm? Ja, genau. Was macht die Angst denn aus? Naja, bei gesunden Menschen kann man sich das ja alles noch relativ gut vorstellen, mhm. aber mhm. man weiß ja da gar nicht, was da abgeht, oder? Darüber habt ihr bisher noch nicht so gesprochen, wie nein. seine Empfindungen diesbezüglich sind. Na, eigentlich doch. Aber ich kann mir das alles nicht so vorstellen. Mhm. Was hat er denn so gesagt? Sagt er, dass das alles noch funktioniert bei das ihm? Das funktioniert alles wunderbar, aber er spürt halt nichts. Mhm, ja. Und mit Kinderzeugen, das würde dann auch natürlich ein Problem werden. Das mhm. würde natürlich gehen, aber es wäre ein Problem. Und ich verstehe dich aber richtig, dass es dich nicht ekelt, mit ihm zusammen nein, zu sein. Nein, das ist ganz klar, ne? Ja. ein ganz hübscher, lieber Kerl. Also. Mhm. Und ich glaube, dass andere Frauen auch Berührungsängste damit haben. Ansonsten hätte der sicherlich schon eine Freundin. Also, was ich glaube, ergibt sich auch die größte Mühe. Ich höre aus deiner Stimme heraus, dass du den wirklich sehr lieb hast. Das ist ja, so, sicher. Ne? Ja, sicher. Mhm, das strahlt so richtig durch den Kopfhörer. Ja, ich strahle auch hoffentlich über das ganze Gesicht. Deshalb denke ich, dass ihr, vor allen Dingen, wenn ihr schon so eine vertraute Basis habt miteinander, dass diese Ängste, die du da hast, er wird ja auch seine Ängste haben und seine Hemmungen vielleicht, dass ihr das beide in den Griff bekommen solltet und werdet auch, bin ich ganz sicher. Ja, bloß das ist doch alles endlich unvorstellbar, oder? Warum ist das unvorstellbar? Geh doch mal ganz einfach immer näher an ihn ran und lass es doch mal ein bisschen auf dich zukommen. Und wenn du wirklich Bedenken hast, dann sag's ganz einfach mal. Manchmal wirkt das Wunder, wenn man das einmal ausgesprochen hat, dem Partner gegenüber, und dann ist das alles wie weggeblasen. Ja, aber vielleicht ist dann die Freundschaft auch völlig kaputt. Aber du wenn hast... das dann irgendwann doch gar nicht klappt. Ja, aber du hast doch... Aber hier ist doch jetzt die Chance, dass da eine richtig neue Liebe entwickelt, sich entwickelt. Und du hast ja zu mir auch gesagt, du hast den Eindruck, dass das bei ihm genauso ist. Ja, aber da ist immer eine riesengroße Distanz ist da noch dazwischen. Weißt du, ich stehe immer auf dem Standpunkt, dass man so etwas ausprobieren sollte. Und ich glaube, wenn das eine solide Freundschaft ist, dass diese Freundschaft auch bestehen bleibt, wenn ihr diesen Weg der Liebe nicht gemeinsam miteinander gehen solltet. Ich glaube, dass ihr dann nach wie vor Freunde sein werdet. Deshalb versuche es und probiere es unbedingt aus. Vielleicht setzt ihr aber auch viel zu viel Hoffnung irgendwo rein. Und dann, wenn ich dann sage, dass ich... Kriegt das irgendwo nicht auf die Reihe. Ich glaube, dass du dir viel zu viel Gedanken machst. Ja. Weißt du, wenn man so anfängt... Liegt in meiner Natur. Ja, aber damit macht man sich viel kaputt. Wenn man alles Mögliche vorher überlegt und hin und her und vielleicht dann passiert das und jenes, dann kommt man nie zu Potte. Das ist jetzt egal, ob das ein Behinderter ist oder nicht ein Behinderter. Tun, machen, mach es einfach. Ja, das wird aber, nehmen wir mal an, wir sind dann mal wirklich zusammen, aber ja. Das wird dann auch schwer. Ich meine, das ist ein großer Kerl von 1,80 und der wiegt doch 80 Kilo. Ja. Den haben wir irgendwo in den Rollstuhl rein und rauszukriegen und ins Bett und... Also ja. Du hast Angst, dass du pflegemäßig da überfordert werden könntest. Ja, daran muss man ja auch alles denken, ja. Oder? Natürlich muss man daran denken, aber ich glaube, wenn man jemanden sehr lieb hat und wenn man so ein Vertrauensverhältnis hat, wie ihr beide miteinander, dass man das regeln kann und dass man auch darüber sprechen kann. Also, dass jetzt die Sorge, wie du ihn irgendwann mal bewegst, da gar nicht so sehr im Vordergrund stehen sollte. Hm. Ja. Du hast ihn lieb, ne? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Kam das jetzt ein bisschen zögerlich? Naja, ich habe ihn lieb, ich bin verliebt. Ich hab ihn lieb als Freund, aber ich bin zurzeit verliebt. Ja, du bist verliebt, ja, genau. Das ist schwierig irgendwie jetzt so auszudrücken. Vielleicht machst du ihm das größte Glück der Welt, bereitest du ihm das, wenn du ihm das sagst. Er weiß. Hm. Vielleicht meldet sich ja nochmal jemand, der damit irgendwie Erfahrung hat. Ja. Und kann mir das dann... Hast du denn, ich versuche immer noch nachzuvollziehen, was dich da so abbremst. Hast du auch vielleicht die Angst, dass du eine zu große Verantwortung eingehst? Ja, genau. Und der Verantwortung nicht Rechnung... Dass ich ihn verletze, genau. Rechnung tragen kannst später. Mhm. Ja, sicher. Das ist alles dabei. Mhm. Aber ich bin ja immer dafür, dass man Behinderte eben ganz normal behandeln sollte. Ja, der Meinung bin ich auch. Ja, und dann sollte man jetzt auch nicht da so 3000 Gedanken sich machen und damit Samthandschuhen rangehen. Wenn du verliebt bist, wenn du in einen Nichtbehinderten verliebt bist, würdest du ja auch irgendwann es ihm sagen. Sag's dem Mann auch. Ist meine Meinung. Mhm. Ja? Mhm. Ja, sie ist dann auch vorsichtig. Aber ich habe dir meine Meinung gesagt. Und ja? Wenn ihr da zueinander kommt, wünsche ich euch wirklich alles Glück der Welt. Alles klar. Nicole, ciao. Ja, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. 1:29:05, wir machen jetzt schon die Pause. exakt eine Minute, 1:30 und 10 Sekunden, ein bisschen mehr sogar noch. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln von 1Live und dem WDR Fernsehen heute Nacht offene Talkradio-Sendung. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema und ich habe Ihnen ein Thema vorgeschlagen, über das wir auch reden können, wenn ihr es denn wollt, und zwar die Promillgrenze. Die Deutschen im Moment stehen unter Druck von Seiten der EG, die Promillgrenze zu senken. Die deutsche Bundesregierung ist aber da wackelig, lamentiert und tut sich da sehr schwer, irgendeine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und meine Frage an euch, was denkt ihr denn, wie man mit diesem Problem umgehen sollte? Ich bin der Auffassung, habe ich vorhin schon auch gesagt, dass man es ganz runterschrauben sollte auf 0,0 Promille und dass die Strafen drastisch erhöht werden für Leute, die alkoholisiert Auto fahren. Da kenne ich überhaupt gar kein Pardon und es gibt für mich überhaupt kein Gegenargument, die Promillegrenze so zu belassen, kein Argument, die Promillegrenze so zu belassen, wie sie jetzt im Moment dasteht. 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Sabine, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hi. Hi. Dein Thema? Ja, mein Thema, die Promillegrenze. Ach, wie schön, da haben wir jetzt ja den ersten Anrufer. Genau. Ja, ja, deine Auffassung. Ich bin eigentlich deiner Meinung. 0,0. 0,0. Ja, genau. Verstehst du überhaupt, dass die sich so hin und her winden, die Politiker, dass man nicht klar eben auch sagt, das ist das Allervernünftigste, wir senken das Ding runter auf 0,0? Nee, verstehe ich nicht, weil man Statistiken darweisen kann, was in einem Jahr an Unfällen passiert, unter Alkoholeinfluss. Mhm. Und jeder Mensch reagiert ja eben auf Alkohol auch völlig anders. Ne? Also wenn ich hier nüchtern bin und ein Glas Wein allein trinke, bin ich nicht betrunken, aber ich merke da was. Genau. Ne? Bin entsprechend wahrscheinlich auch nicht so reaktionsschnell am Steuer wie... Hast du denn mit Alkohol am Steuer oder so, viele haben da auch ihre eigenen Erfahrungen im Hintergrund, hast du da irgendwelche Sachen schon erlebt? Ja, ich habe selber schon mal Scheiße gebaut, sag ich jetzt mal. Ja. Hast du alkoholisiert? Mhm. Erzähl mal. Ja, war eigentlich eine Kurzschlussreaktion, wo ich dann Auto gefahren bin unter Alkohol. Mhm. Bin erwischt worden. Mhm. Wie viel hattest du getrunken? Genug. Also ich hatte fast 2 Promille. Ja. Und es ist zum Glück nichts passiert. Mhm. Und ich bin immer noch froh darüber. Mhm. Wie sah die Strafe denn aus? Ja, ich hatte eine ordentliche Geldstrafe. Mhm. Wie hoch? Fast 4.000. Mhm. Und das war's dann. Mhm. Also keinen Führerscheinentzug? Ja, das schon, ja klar. Für eine Weile dann, ne? Ja, für ein Jahr. Für ein Jahr, genau. Mhm. Wärst du denn auch, was ich vorhin gesagt habe, für noch drakonischere Strafen, wenn jemand alkoholisiert Auto fährt? Ein Jahr könnte man ja sagen, ist ja noch relativ harmlos. Vielleicht Führerscheinentzug lebenslänglich. Nee, sehe ich nicht so. Warum? Ja, in gewissem Maße schon. Also wenn unter dem Alkoholeinfluss Menschen zu Leide kommen, dann schon. Aber wie oft passiert das, ne? Ich glaube ja, dass sich alle wirklich oder fast alle am Riemen reißen würden, wenn der endgültige Führerscheinentzug drohen würde. Ja. Ne? Dann man sagt, naja, eine Geldstrafe, die nehmen wir irgendwie hin oder ein Jahr mal. Genau. Aber wenn es der Lappen für immer weg wäre, wo das Auto so ein Kultgegenstand in unserer Welt ist, ich glaube, das würde ziehen. Ja, da hast du recht. Mhm. Oder ich denke mir einfach, es muss einfach immer ganz, ganz viel passieren, dass die Leute irgendwie so zur Einsicht kommen. Mhm. Also so alleine, so wie mir es passiert ist, so Unfall und Führerscheinentzug, das genügt nicht. Mhm. Aber das ist ja das Wahnsinnige, dass seit 40 Jahren passiert unglaublich viel unter Alkoholeinfluss. Genau, und trotzdem wird nichts unternommen. Ne? Das ist, und Domian, ich behandle auch diesen Menschen, die verunglücken. Und ich denke von daher... Was machst du vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Ah ja, dann kennst du es natürlich. Ja. Ja. Auf einer Unfallchirurgie und... Oh ja. Ja, du wirst ja fast tagtäglich mit solchen Dingen konfrontiert. Genau. Mhm. Und von daher ist es recht hart und von daher bin ich auch diesen Menschen gegenüber... Mhm. Ja. Wie oft kommt das denn bei euch in eurem Krankenhaus auf deiner Abteilung vor, dass da alkoholisiert dann auch Leute eingeliefert werden, Autofahrer, die in einen schweren Unfall verwickelt wurden? Also ich sag mal einmal die Woche. Einmal die Woche. Ja, ja. Und wenn wir das mal hochrechnen, ne, aufs ganze Land, was da zusammenkommt. Richtig. Hast du sehr, sehr viel, siehst du sehr, sehr viel Leid jeden Tag quasi, der das durch Alkohol ausgelöst wird. Ja, ja. Danke für deine Meinungsäußerung. Ja. Tschüss. Ja, ciao. Jetzt ist am Telefon Eva, und die ist 37. Ja. Ich wollte eigentlich über meine Ängste reden, über meine Panikattacken. Ja. Eva, was sind das für Panikattacken? Ich kann seit 8 Jahren alleine mein Haus nicht mehr verlassen. Seit 8 Jahren bist du alleine? Bist du in deinem Haus und kannst alleine nicht rausgehen? Mhm. Du kannst also nur in Begleitung von Freunden oder Verwandten rausgehen? Richtig. Vor was hast du Angst? Vor den Panikattacken. Kannst du mir die mal so ein bisschen beschreiben, was dann in dir passiert? Das ist wie sterben. Beschreib mal deine letzte. Was war das für eine Situation? Das fängt im Magen an und dann habe ich Herzrasen und dann denke ich, ich kippe um. Das war? War das, als du mal draußen warst? Das letzte Mal habe ich das in meinem Auto gehabt. Mhm. Also, seitdem fahre ich kein Auto mehr. Also das kommt einfach, lange. Das kam dann einfach so über dich, ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Also ich habe gedacht, ich weiß nicht, ich bin dann nur noch nach Hause gefahren. Als ich zu Hause war, ging es weg. Ich habe auch mit keinem drüber geredet. Das war die erste Attacke. Ich habe gedacht, ich habe eine Macke oder... Ja, also es hat dann so somatische Äußerungen, dass du sagst, du hast Herzrasen und Magenbeschwerden, Magenkrampf oder in die Richtung. Und eine diffuse Angst, die du nicht näher erklären kannst, ich vermutlich. Ich kann dir nicht sagen, wovor. Mhm. Ich weiß es nicht. Hast du das denn auch schon mal, wenn du im Haus bist? Wenn es mir ganz schlecht geht, ja. Ja. Wenn es sehr warm ist, ich kann Wärme nicht ertragen. Ich kann Sonne nicht ertragen. Ja. Das kann ich nicht. Lebst du denn alleine in deinem Haus? Nein, nein, ich habe eine Familie. Wie groß ist die Familie? Ein Sohn, der ist 4, meine Tochter, die ist 15. Ja. Ja, und mein Mann. Ist das aber dann? Ich denke, die sind alle damit total überfordert. Ich kann ja nichts mehr tun. Ich kann nicht so mehr Brötchen einkaufen gehen. Ja. Ich wollte das fragen, dass es auch eine sehr große Belastung ist dann für deine Familie. Für die anderen. Ich bin eine Belastung für die anderen, das stimmt. Wie erklärst du, na du nicht persönlich, aber deine Krankheit ist eine Belastung. Wie erklärst du das denn deinem kleineren Kind? Ja, da kann ich immer noch Ausreden finden. Da ist man ja, wenn man so ein Panikpatient ist, ist man ja unheimlich erfinderisch. Mhm, man fängt an zu lügen, man sucht Ausreden, man vermeidet einfach Situationen. Mhm. Ich gehe nicht ins Kino, das könnte ich gar nicht, ich kann eigentlich gar nichts mehr tun. Wer kauft bei euch ein? Mein Mann. Ja. Was sagt dein Mann zu der ganzen Situation? Ja, er versucht mich zu unterstützen, soweit er kann, aber ich denke, irgendwann kann er das nicht mehr. Mhm. Ich bin auch in Therapie, Domian, so ist das nicht, aber... Die Frage liegt natürlich nahe, wenn man das so viele Jahre hat, dass man da eine therapeutische Hilfe sucht. Ja, aber das ist einmal die Woche, das ist zu wenig. Ich meine, ich habe erstmal unheimlich lange warten müssen. Du kennst ja die Situation, Krankenkasse und so weiter, bis du da einen Platz kriegst. Und ich habe auch vielleicht die Angst unterschätzt. Und ich weiß nicht, ich habe gedacht, das geht wieder weg, weil ich weiß ja, gar nicht, woher das kam. Und hast du denn den Eindruck, dass das in der letzten Zeit schlimmer wird? Ja. Ja? Ich habe gestern versucht, mir das Leben zu nehmen. Mein Mann hat mich noch gefunden und... Jetzt wollen sie mich in eine Klinik bringen. Ich habe Angst davor, Domian. Ich habe so Angst davor. Eva, weißt du, was ich gerade wirklich spontan gedacht habe? Das ist, also mit Klinik ist ja nicht Klinik. Klinik, da denken die meisten Leute, ist ein Irrenhaus, wo man an ein Bett festgeschnallt wird und ein Psychopharmaka bekommt. Es gibt so gute psychosomatische Kliniken, wo man, das war gerade mein Gedanke, bevor du das mit dem Selbstmordversuch erzählt hast, dass es für dich wahrscheinlich das allerbeste wäre, in eine gute psychosomatische Klinik zu gehen, wo du Zeit hast, wo du gute Leute um dich herum hast, die sich tagtäglich mit dir beschäftigen. Ich habe mittlerweile Angst vor der Angst. Ja klar, aber du bist da ja mit Leuten zusammen, mit Fachleuten, die nichts anderes den ganzen Tag tun, als sich mit solchen Patienten zu beschäftigen. Und du kannst da ja wirklich das Gefühl haben, dass du aufgefangen wirst von den Leuten. Was ist denn deine größte Sorge vor der Klinik? dass sie mich nicht verstehen mit dem Panikanfall, dass sie die Angst nicht kennen. Eva, dein Therapeut, bei dem du bist, ist das ein Mann? Nein, ist eine Frau. Ist eine Frau. Mhm. Hast du zu der ein gutes Verhältnis? Ja, sehr gut. Der vertraust du? Mhm, 100%. Ja, und du hast auch das Gefühl, dass die Frau dich ernst nimmt und dich versteht? Ja. Ja. Weiß die denn jetzt auch von den Plänen, dass du in eine Klinik gehen sollst? Sie hat heute Morgen mit meinem Mann lange gesprochen und hat ihm auch gesagt, ich meine, es stimmt schon, sie hat das schon lange gesagt, dass ich dahin muss. Mhm. Weil einmal die Woche ist zu wenig. Mhm. Aber ich habe mich immer geweigert, weil ich möchte auch meinen Sohn nicht erleiden lassen. Aber Eva, letztendlich möchtest du doch das Beste für deine Familie. Und das Beste für deine Familie ist bestimmt nicht jetzt so weiterzuleben wie bisher. Weil du siehst ja, dass es irgendwie nicht vorangeht. Im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer und du hast sogar schon einen Selbstmordversuch gemacht. Wenn jetzt die Therapeutin, zu der du hundertprozentiges Vertrauen hast, wenn die mit deinem Mann überlegt hat, wo soll die Eva hin, dann vertrau ihr doch einfach mal, dass sie eine gute Klinik aussucht. Vertrau ihr, dass du wohin kommst, dass sie dich wohin schickt oder überweist, wo du in guten Händen bist. Ich kenne doch da überhaupt niemanden. Aber das macht doch nichts. Du wirst die doch ganz schnell kennenlernen. Das sind doch die Leute, die auch so ausgebildet sind, sich freundlich und nett direkt mit dem Patienten zu beschäftigen. Und die lernst du ganz schnell kennen. Guck mal, du hast Kinder, und die du mit Sicherheit, wahrscheinlich brauchen wir da gar nicht viel drüber reden, sehr lieb hast. Und es soll doch eine Zukunft geben. Es sind noch so junge Kinder. Und eine schöne Zukunft gibt es doch nur, wenn du wieder gesund bist. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder schaffe. Ich bin weißt du, ich möchte so gern mal eine Tasse Kaffee trinken gehen, ganz für mich, ohne Hilfe. Ja. Ich möchte so gern mal alleine um den Block gehen. Ja. Aber ich kann das alles nicht mehr. Eva, deshalb musst du erstmal, bevor du das ohne Hilfe kannst, musst du jetzt erstmal Hilfe in Anspruch nehmen. Zwar von Leuten, die dafür ausgebildet sind und die das können. Ich würde dir gar nicht so da reinreden, wenn du mir nicht gesagt hättest, dass deine Therapeutin so eine tolle Frau ist. Ich vertraue. Ich möchte auch von der Frau nicht weg, weißt du, die möchte ich nicht weg. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, das weiß ich nicht, das musst du mit ihr besprechen, dass du vielleicht in eine Klinik gehst in deiner unmittelbaren Umgebung und dass du den Kontakt halten kannst zu deiner Therapeutin. Das kann ich gut verstehen, dass du gerne den Draht haben möchtest. Aber sieh doch mal ein bisschen so in die Zukunft, dass deine Zukunft nur schön werden kann. Wenn ich weiß es nicht mehr. Bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber guck mal, Eva, so wie es jetzt bisher gelaufen ist, kann's doch nicht mehr weitergehen. Du warst ja schon so traurig, dass du so einen Schritt unternommen hast, den du eigentlich gar nicht gut findest, vermute ich mal. Nein, ich finde ihn nicht gut. Aber weißt du, es ist so anstrengend, immer gegen Ängste anzugehen. Mhm. Ja, das schaffst du auch alleine nicht mehr. Das glaube ich dir ja auch. Deswegen brauchst du jetzt Hilfe. Du brauchst Menschen, die dir dabei helfen, damit die Anstrengung von dir weggenommen wird. Ich möchte auch so gerne erklären, damit man mich versteht. Aber ich weiß nicht, was ich erklären soll, wovor ich Angst habe. Ich weiß es nicht. Eva, die Leute, die Ärzte oder Psychologen, mit denen du es in der Klinik zu tun hast, Die kennen dieses Krankheitsphänomen. Den musst du wahrscheinlich gar nicht ganz dezidiert erklären, so wie du es mir auch nicht erklären musst. Ich erahne, was da in dir vorgeht, ohne es genau richtig zu nachvollziehen. Moment, ich habe Angst, dass man mich einsperrt. Nein, oder sowas. Nein. Man wird dich doch. Dein Mann ist da und deine Therapeutin ist da. Niemand wird dich einsperren. Allen Leuten, die um dich herum sind, denen geht es doch darum, dass du wieder richtig gesund wirst. Mhm. Weißt du, Eva, das ist doch das Allerwichtigste, dass du dir immer wieder vor Augen halten musst. Du hast eine Familie, du hast Kinder und du möchtest wieder mal irgendwann Kaffee trinken gehen, ganz alleine. Da musst du jetzt durch. Du musst dich jetzt entscheiden für diese Klinik und hab Vertrauen in deinen Mann und auch in deine Therapeutin. Die werden schon das Beste für dich raussuchen. Und bitte sie, dass du in Kontakt bleiben kannst mit ihr. Das finde ich auch eine gute Sache, eine gute Idee. Ja. Wann hat denn dein Mann mit der Therapeutin gesprochen? Heute Morgen. Mhm. Und wann hast du den nächsten Termin bei ihr? Morgen. Ja. Ich weiß aber noch nicht, ob ich hingehen kann. Weiß ich nicht. Wie soll das denn organisiert werden morgen? Wer sollte dich denn dahin bringen? Mein Mann fährt nicht immer. Ja. Weil ich kann ja nicht fahren. Ja. Weißt du? Ja. brauche immer irgendjemanden um mich und es ist so anstrengend, denke ich, möchte ich niemanden um mich haben und trotzdem brauche ich immer irgendwen und diese Abhängigkeit, diese Panik, schrecklich. Liebe Eva, ich fände es ganz toll, wenn du das morgen schaffen würdest, mit deinem Mann zu der Therapeutin zu fahren. Das ist schon ein richtiges Erfolgserlebnis, ein richtiger Erfolgsschritt, wenn du das schaffst. Mhm. Und dass ihr dann zu dritt gemeinsam besprecht, wie das alles ablaufen soll. Mhm. Liebe Eva, ich möchte jetzt noch was machen. Ich möchte gerne, dass du weißt ja, dass ich im Hintergrund auch immer einen Psychologen oder eine Psychologin habe. Ja, ich gucke die Sendung immer, sie ist sehr toll, das wollte ich dir nur mal sagen. Ja. Und ich habe eine ganz tolle Psychologin heute hier, das ist die Petra, eine ganz, ganz nette Frau. Ja. Leg doch mal schnell auf, ja. Damit die Petra dich gleich auch nochmal anrufen, dann könnt ihr nochmal gemeinsam alles durchsprechen. Und vielleicht auch nochmal für morgen, wie man das dann mit der Klinik alles organisiert. Mhm. Ja, wollen wir das so machen? Danke, dass du mir zugehört hast. Ja, und alles, alles Gute und versuche unbedingt diesen Schritt zu machen in die Klinik, im Hinblick auch auf deine weitere Zukunft und die Zukunft deiner Familie. Alles klar. Alles, alles Gute. Danke. Tschüss, Eva. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Nico und der ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Nico. Ich habe so ein kleines Problem, wo ich nicht mehr ganz weiter weiß. Mhm. Seit ungefähr anderthalb Jahren bemühe ich mich um ein Mädchen, was ich eigentlich schon vom jüngeren Alter her kenne. Und das fing erst so mit ein bisschen einer Spielerei an, so auf Partys, dass man sich super verstanden hat. Mittlerweile musste ich aber feststellen, dass ich tierisch verliebt bin. Mhm. Das Problem, was eigentlich dabei ist, sie weiß es auch, dass ich in sie verliebt bin. Mhm. Und aber, dass wir jetzt Zärtlichkeiten miteinander austauschen, angefangen vom Küssen bis hin zum Sex miteinander, den wir haben. Das läuft alles schon. Das läuft alles schon, ja, muss ich dabei sagen. Wobei das aber immer nur meist Wochenends bei Partys passiert. Also ich habe immer den Eindruck, dass erst so, ich sag mal, ein, zwei Bier nötig sind für sie. Irgendwo, dass sie in Fahrt kommt. Und ich habe sie auch schon darauf angesprochen. Ja. Aber dann auch, also nicht speziell, was jetzt Wochenende so abläuft, sondern überhaupt. Ihr meine Liebe im Prinzip bestanden. Und sie blockt dann immer irgendwo in gewissem Maße ab. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass sie auch irgendwo was für mich empfindet. Und das bereitet mir irgendwo Schwierigkeiten. Ich weiß nicht mehr, was ich weitermachen soll. Wohnt ihr denn zusammen in einer Stadt, in einem Ort? Wir wohnen zusammen in einem Ort, ja. Und ihr seht euch dann wirklich immer nur am Wochenende? Nein, wir sehen uns täglich. Ach, ihr seht euch täglich, doch. Wir sehen uns, das kommt dazu, wir sehen uns täglich. Wir telefonieren auch oft miteinander. Weil man dann dazu sagen muss, das kann schon mal sein, dass wir dann ein, zwei Stunden telefonieren. Aber eben diese reinen Zärtlichkeiten. Die passieren nur am Wochenende. Und immer unter Alkoholeinfluss auch. Nur am Wochenende. Alkoholeinfluss in dem Sinne, also bei mir war es so, ich war teilweise nüchtern gewesen. Und bei ihr so ein, zwei Bier, sag ich mal, sind dann meist dabei. Sie ist nicht total betrunken jetzt irgendwie, aber. Nico, hast du ihr denn mal eine richtige Liebeserklärung gemacht? Hast du es immer so richtig gesagt, dass du sie so gerne hast? Ja, sicher. Ich habe ihr das mehrmals gesagt. Ich habe sogar den Mut aufgebracht, im Prinzip ihr ein Gedicht zu schreiben, wo ich gesamten, ja, ich sag mal, das klingt vielleicht schnulzig irgendwo, aber ich habe ihr irgendwo den Mut aufgebracht und meine kompletten Gedanken, Sachen, die vorher gelaufen sind. So, und sie, wie hat sie das aufgenommen, das Ganze? Sie war davon sehr durcheinander. Irgendwo habe ich, wie sie es mir sagte, empfunden, dass sie sehr beeindruckt gewesen ist davon. Hat sie dir denn auch schon mal so eine große, gefühlsmäßige Liebeserklärung gemacht? In dem Sinne noch nicht, nein. Also noch gar nicht? Sie hat nie zu dir gesagt, ich liebe dich? Doch, das hat sie schon gesagt. Das hat sie, aber es klappt einfach nicht, dass die Beziehung irgendwie zusammenkommt, ja, dass eine feste Beziehung wird. Hast du denn im Laufe der Woche auch schon mal so Anstrengungen unternommen, dass es, was ich nach einem Kinobesuch oder was ihr miteinander macht in der Woche, mal zu Zärtlichkeiten kommt miteinander? Wehrt sie dann ab? Hab ich teilweise versucht, ja, aber irgendwo wehrt es dann doch schon irgendwo ab. Ne? Beziehungsweise es kommt dann teilweise auch nicht darauf hinaus, dass wir abends zusammen was unternehmen oder wenn, dann mit mehreren Leuten und in der Woche. Genau über diesen Punkt, darüber hast du auch mit ihr schon geredet. Habe ich auch sie angesprochen, aber irgendwo ist dann immer so eine Blockade von ihr, die sie dann, sie spricht nicht offen da irgendwie darüber, finde ich zumindest. Ne? Irgendwas stimmt da nicht, ne? Ja, das weiß ich nicht. Was mich schon stutzig macht, ist, dass da immer Alkohol im Spiel sein muss und dass es dann eben halt nur dann am Wochenende passiert. Ja gut, ich sag mal, mit dem Alkohol darfst du jetzt nicht verstehen, dass wir dann irgendwie total... Nee, ist mir schon klar, aber das enthemmt schon ein bisschen dann, ne? Enthemmer, genau. Also du bist da unglücklich, ne? Du würdest das viel lieber, dass das sich mehr ineinander verzahnt, das Ganze. Ich bin da sehr unglücklich, ja. Hast du denn das Gefühl für dich, dass du schon alles genug unternommen hast, also in der Woche, zum Beispiel sie, dass ihr in der Woche noch mehr miteinander was unternehmt und schöne Dinge miteinander macht? Hast du den Eindruck, dass du da alles schon unternommen hast? Ja, ich denke mal, dass ich da zumindest also sehr viel da versucht habe, ne? Momentan weiß ich auch nicht mehr weiter, wie ich es ihr irgendwie zeigen kann oder wie ich mich ihr geben kann, ne? Dass sie es... Ich glaube, dass in solchen Situationen es immer gut ist, Nico, wenn man dem Gegenüber, vor allem wenn man das Gefühl hat, dass man auf Gegenliebe stößt, radikal das Unglücklichsein zeigt und sagt. Mhm. Ne, du bist ja dann überhaupt nicht froh in dieser Beziehung. Und vielleicht misst sie das noch gar nicht, was sie da in dir anrichtet. Ich würde das sehr, sehr klar thematisieren und es auch als sehr traurig darstellen, dass es immer nur am Wochenende und dann eben mit dieser kleinen Enthemmung passiert. Und sie sehr bitten, sich dazu zu äußern. Vielleicht kommst du dann für dich auch ein bisschen weiter, wenn sie, das muss ja irgendeinen Grund haben, wenn sie da ein bisschen mal von sich auch aus sich öffnet. Sage ihr das ganz klar und ganz offen, dass du da ganz unglücklich bei bist und dass du sie so lieb hast, dass sich da unbedingt was ändern muss. Ja, ich hoffe mal, dass sie ja jetzt auch mit zuhört, weil ich meine, sie verfolgt ja deine Sendung auch, ne? Dass sie vielleicht sieht, dass mir wirklich da was dran liegt, wenn ich jetzt irgendwie so diesen Versuch starte. Es kann ja sein, dass sie auch irgendein Problem mit sich herumträgt, dass sie deshalb blockiert ist, aber deshalb ist es auch wichtig, dass sie sich öffnet, denn so habt ihr beide nur eine Chance, gemeinsam wirklich was zu auch aufzubauen für euch. Darum geht es mir auch, ne? Weil ich irgendwo den Eindruck habe, dass sie doch sehr verschlossen ist auf irgendeine Art und Weise, ne? Vielleicht ruft sie heute Abend noch an, kann das sein? Könnte passieren, ja. Das wäre natürlich ganz toll. Aber ihr seht euch morgen bestimmt. Kann man schon ausgehen, ja. Ich drücke dir die Daumen. Ja, super. Tschüss, Nico. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ein Mensch mit dem schönen Namen Undine, 30 Jahre. Genau, hallo. Hi. Ja, ich rufe zum Thema Panikattacken an. Ja. Ja, ich war jetzt, hatte das auch und war jetzt in der Klinik gewesen, in Taunus, in Katzenellenbogen und ich bin ganz aufgeregt. Und bin jetzt 5 Wochen da behandelt worden und bin jetzt seit 2 Wochen wieder draußen und topfit, keine Attacken mehr und gar nichts mehr. Wie lange hast du denn, die Eva, die gerade, mit der ich gerade gesprochen habe, die hat das ja sehr, sehr lange schon. Wie lange hattest du das Krankheitsbild? Das hatte mit 21 angefangen. Und dann ging das zwischenzeitlich mal wieder weg und so. Also und, auch viele Jahre dann, ne? Ja. Jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Die Eva hatte ja gerade so große Sorge, dass man sie einsperrt. Und die wusste nicht, was man in der Klinik mit ihr macht. Ne? Das ist ja immer so, dass man immer noch denkt, Irrenhaus, wie schlimm, was die da alles mit einem überhaupt anstellen. Nicht. Erzähl doch mal, wie die Ärzte und Psychologen dich da behandelt haben. Ja, also man hatte mehrere psychologische Gespräche in der Woche. Mhm. Und dann konnte man viele Sportmöglichkeiten wahrnehmen, Schwimmen und Gymnastik und Kram. Und da hat man auch mal wieder das Körperbewusstsein gekriegt und so. Das hat auch sehr geholfen. Mhm. Und man hatte viel Freizeit und eine tolle Parkanlage war dabei. Und man hat dann immer so zusammengesessen und sich unterhalten. Du warst keineswegs eingesperrt, wie im Gefängnis oder so? Nee, das ist ein offenes Krankenhaus. Ein offenes Krankenhaus, ja. Wir durften auch abends in die Stadt gehen und... Mhm. Ja, dann haben wir immer Billard gespielt oder was weiß ich. Ja, und gab es denn auch viele so verschiedene Einzeltherapien und oder verschiedene Therapienformen? Ja, Verhaltenstherapie gab es und Tiefenpsychologie. Mhm. Und die Verhaltenstherapie hat eigentlich am meisten gebracht. Mhm. Ne? Ja. Da hat man dann gelernt, mit der Angst umzugehen und was zu tun ist, weil man ja eigentlich kerngesund ist und so. Und also ich kann nur sagen, super. Also du kannst das nur unbedingt empfehlen. Ja. Hattest du denn vorher auch eine langjährige psychotherapeutische Behandlung hinter dir? Nein, das hatte ich nicht. Also bei mir ist auch so der Rollladen runtergefallen, wenn ich Psycho gehört habe. Mhm, ja. Und ich habe mich eigentlich immer geweigert und habe gedacht, nein, das brauchst du nicht und so. Und, ja. Du warst bei dir vielleicht noch nicht so ganz dramatisch wie bei der Eva, wie sie es gerade beschrieben hat. Mhm. Dennoch wirst du wahrscheinlich auch sehr drunter gelitten haben. Nee, es war schon sehr dramatisch. Ich konnte auch teilweise nicht mehr Auto fahren und ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, konnte nicht zum Bäcker gehen. Ah, ja. Ich konnte keine Schlange anstellen. Ich habe jedes Mal gedacht, jetzt kippst du um und ich sah auch so aus. Mhm. Und nach 5 Wochen Krankenhausaufenthalt, Klinikaufenthalt, hast du es im Griff quasi? Ja. Ja, das ist ja grandios. Also auch mein Bruder hat mir da auch sehr geholfen und mir beigestanden und der rennt hinter mir her und strahlt und sagt, dann erkenne ich gar nicht wieder. Schön, dass du angerufen hast. Schön, dass du durchgekommen bist. Ich glaube, dass du vielen Leuten, ich hoffe, dass die Eva auch noch zuhören konnte. Nee, wirklich nur Mut. Es war super. super, wirklich. Ja, also, dass du vielen anderen Betroffenen dadurch dann halt auch ein bisschen Mut machen kannst. Mhm, ne? Ich hätte es also nicht gedacht. Also ich habe das auch so schnell nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer so wichtig, dass Betroffene dieses gerade hier auch in dieser Sendung sagen. Wenn ich das so sage, hat das gar nicht so einen großen Stellenwert, als wenn jemand sagt, ich war in der Klinik, ich habe das erlebt und das ist gut. Ne? Nee, auch so der Zusammenhalt unter den Patienten, das hat einem noch viel mehr geholfen, weil da noch viele andere waren, die das auch hatten. Ja. Da stand man plötzlich nicht mehr alleine da. Ja, genau. Ja. Alles Gute weiterhin. Okay, viel Glück. Tschüss. Tschüss, Undine. Jetzt ist der Ralf dran, 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, ja. Ja, hi. Ich wollte was zum Thema Promillegrenze sagen. Ja. Ja. Also ich finde, dass diese 0,8, die hier zurzeit bemessen sind, auch schon ziemlich dürftig sind, ne? Also bei mir würde ich sagen, eher vielleicht bis 1,5. Ach, du bist sogar für eine Anhebung. Ja, ich bin schon für eine Anhebung. Mhm. Ja, weil ich finde, dass den Leuten da das Geld buchstäblich aus der Tasche gezogen wird, ne? Also die dann erwischt werden, meinst du? Ja, mit dem erwischt werden und so, ja. Was? Mit was? Mit dem erwischt werden, ja. Mit dem erwischt werden, ja. Ja, genau. Du hast gerade meine Einleitung gehört und immer wieder meine Meinungsäußerung. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja. Also es gibt doch nachweislich so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss. Und um dieses Risiko gänzlich auszuschalten, ja, weil ja nur eben jeder Mensch anders auf Alkohol reagiert, warum nicht dann radikal runter, so wie es in der DDR war? Ja, das ist so, weil sag mal, wenn ich hier abends jetzt fortgehe und was trinken gehe, dann weiß ich auch so nach 3 oder 4 Bier, ja, jetzt kannst du fahren. Ja, oder ich lasse den Wagen stehen, das hat keinen Sinn mehr. Ne? Ja, aber es ist doch viel besser, wenn man klar sagt, wenn ich rausgehe und gehe was trinken, fahre ich nicht Auto. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in meinem Kopf. Ich trinke auch nicht ein Glas Bier oder ein Glas Sekt, nix, gar nichts. Und so sollte es doch eigentlich auch allgemein sein. Ja, du bist auch für 0,0. Ja, klar, ja, natürlich. Ja, warum haben Sie bisher denn 0,8? Das verstehe ich ja eben nicht. Da hängt irgendeine Lobby hinter. Es gibt für mich kein eingängiges Argument, warum man auf 0,8 bleibt oder warum man 0,8 eingeführt hat. Es gibt kein Argument für mich. Ja, ich will das mit der Promillegrenze anheben eigentlich so argumentieren, dass ich eigentlich, sag mal, jeder ist dann alt genug und weiß, was er tut. Und, nein, das geht ja gerade steht, nein, was passiert. Ralf, es geht ja, ja genau, wenn es nur um dich ginge, würde ich ja sagen, okay, das ist dein Bier. Aber du gefährdest ja andere Menschen mit. Und deshalb müssen wir alle gemeinsam darüber entscheiden. Ja, das ist, wenn ich andere Menschen gefährde, das ist meine Schuld und das muss ich auch in Kauf nehmen. Ja, aber du kannst jetzt, aber das jetzt beim Bier trinken ist oder bei irgendwas anderes, gell, das ist. Ja gut, aber ich will nicht in Kauf nehmen, dass du mich vielleicht irgendwann gefährdest. Deswegen will ich eine 0,0 Promille, damit du überhaupt nicht... Das will ja keiner. Aber es passieren auch Unfälle mit natürlich, aber es passieren... Mit viel zu alten Leuten, die hinterm Steuer sitzen. Ja, ist ein anderes Thema. Schon längst weggenommen. Ist ein anderes Thema. Ja genau, ist ein anderes Thema. Und das eine rechtfertigt das andere nicht. Ja, ist ein anderes Thema, aber kommt irgendwie auch selber raus. Nee, Fakt ist doch, dass es... irrsinnig viele Unfälle gibt, die durch Alkohol verursacht wurden. Ganz schlimme Unfälle. Also deswegen, dass wir im Jahr so und so viele Tote haben durch alkoholisierte Fahrer. Also ich selber habe noch keinen Unfall gebaut, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich abends fortgehe oder so und ich trinke immer wegen 5 oder 6 Bier und ich merke, denn jetzt kannst du noch fahren oder so, dann fahre ich auch. Ja, halt, aber das ist doch alles ganz subjektiv. Du kannst doch nicht von dir, es geht doch darum, dass man ein Gesetz entscheidet. Und du kannst doch nicht von dir so diffus auf irgendwie alle anderen schließen, dass alle es irgendwie so merken. Und das ist ja gerade das Fatale daran. Gesetze macht die Bundesregierung. Ja? Die Bundesregierung war bisher mit 0,8 auch einverstanden. Das ist traurig. Und früher noch drüber, ja. Das ist traurig. Und weißt du, was ich glaube? Dass die Bundesregierung dieses so macht, weil sie einfach glaubt, dass sie den Leuten dadurch in den Hintern kriechen kann. Weil ich glaube, dass was man davon ausgeht, dass wenn man das ganz runterdrückt, dass das Volk zornig ist. Und deshalb redet die Bundesregierung diesen Leuten, so wie du auch argumentierst, nach dem Mund. Und das finde ich fatal. Also, es geht um Menschenleben und da verstehe ich irgendwie keinen Spaß mehr. Das Volk ist sowieso zornig, das ist ein anderes Thema. Nee. Okay, Ralf, du bist auf jeden Fall für die Anhebung, kann ich nicht teilen, aber das ist deine Meinung. Gut, du bist da durchgekommen, okay. Aber ich meine, sonst, so im Großen und Ganzen liegen wir eigentlich so ziemlich auf einer Welle. Jetzt darf ich dir noch ganz kurz was fragen. Ganz schnell. Da hat eine Dame mal angerufen und die hat doch diesen Spruch aufgesagt. Weißt du den wieder? Ja, ich habe ihn auch vorige Woche schon vorgetragen. Ich trage ihn morgen nochmal vor. Okay, alles okay, klar. Tschüss. Danke, tschüss. Ja. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen heißt, und dann passt der Spruch ja auch dazu, Insider wissen, was ich meine, heißt das Thema Verführungstricks. Und da möchte ich so einige Sachen von euch lernen. Bis morgen. Um Punkt 1 Uhr Radio 1 live und wieder fernsehen. Ciao.